B2B. Ganz kurz zu Beginn. Lassen Sie uns bitte eingrenzen, über welche Kinder wir reden. Wir haben es mit Frühgeborenen, Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen zu tun. Lassen Sie uns ganz grob den Fokus auf das Alter zwischen 1 und 6 Jahren legen. Ich denke, der Umgang mit Frühgeborenen betrifft doch eher nur eine kleine Gruppe von spezialisierten Ärztinnen und Ärzten. Sind Sie auch damit einverstanden, Frau Diehoff?